Die Guttat aus Fabeln und Erzählungen von Christian Füchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Guttat. Wie rühmlich ist's von seinen Schätzen ein Pfleger der Bedrängten sein und lieber minder sich ergetzen, als arme Brüder nicht erfreuen. Beaten fiel heut ein Vermögen von Tonnen Gold durch Erbschaft zu. Nun, sprach sie, hab ich einen Segen, von dem ich Armen Gutes tu. Sie sprach's, gleich schlich zu seinem Glücke ein siecher Alter vor ihr Haus und bat, gekrümmt auf seiner Krücke, sich eine kleine Wohltat aus. Sie ward durchdrungen von Erbarmen und fühlte recht des Armen Not. Sie weinte, ging und gab dem Armen ein großes Stück verschimmelt Brot. Ende von Die Guttat.